Kapitel 10 – Die Chance der Union und die Möglichkeiten der anderen Parteien. Westbindung gegen Russland. Die Entgrenzung der AfD zur Partei der Vertreibung und zur Partei Russlands bietet vor allem der Union aus CDU und CSU die besten Möglichkeiten, sich mit ihr politisch so auseinanderzusetzen, dass sie die bürgerliche und konservative Wählerschaft nicht nur an sich bindet, sondern auch diejenigen wieder zurückgewinnen könnte, die aus Protest und Unzufriedenheit dazu neigen, der AfD bei den nächsten Wahlen die Stimme zu geben. Die Brandmauer gegen die AfD bedeutet nicht, dass die CDU und CSU keinen klaren Oppositionskurs fahren können. Die Radikalisierung der AfD gibt der Union vielmehr eine Chance. Sie kann sich inhaltlich gegen die rassistischen Pläne in der Putin-AfD stellen und gleichzeitig für bürgerlich-konservative Positionen gegen die Ampel streiten. Dazu ein kurzer historischer Rückblick. Wie schon einmal kurz erwähnt, bot 1952 der sowjetische Gewaltherrscher im Kreml, Josef Stalin, mit der Stalin-Note der Bundesregierung unter dem Kanzler Konrad Adenauer, CDU, die Wiedervereinigung an. Dafür verlangte Stalin die Neutralität Deutschlands. Der deutsche Kanzler wies dieses vergiftete Angebot zurück und setzte weiter auf die Westbindung mit den USA, Frankreich und Großbritannien. Adenauer lehnte das Danaer Geschenk aus Moskau ab, weil er wusste, dass ohne die atlantische Bindung ein wiedervereinigtes Deutschland und dann Europa gleichsam unter die Herrschaft der Sowjetunion fallen würden. Diese politische Entscheidung war damals in der noch jungen Bundesrepublik, wenige Jahre nach dem Untergang von Nazi-Deutschland und dem Ende des Zweiten Weltkrieges, alles andere als unumstritten. Teile der Rechten, aber auch einige Sozialdemokraten, wollten die Stalin-Note nicht so ohne weiteres zurückweisen. Adenauer setzte sich durch und legte damit den Grundstein für die Westbindung, die der Bundesrepublik in den darauffolgenden Jahrzehnten Freiheit, Wohlstand und Sicherheit bescherte und nach dem Sieg im Kalten Krieg 1990 die Wiedervereinigung ermöglichte. Ein Jahr nach der Stalin-Note, also 1953, führte Adenauer einen aggressiven Wahlkampf für die Westbindung. Bekannt ist das Plakat mit dem Slogan »Alle Wege des Marxismus führen nach Moskau«. Das Plakat wirkt bedrohlich. Rote Streifen führen in das Gesicht eines Sowjetoffiziers, von dem nur die Augen unter einer Uniformmütze zu sehen sind. Adenauers Strategie ging auf. Die CDU erhielt zweistellige Zuwachsraten und wurde mit 45% deutlich stärkste Kraft im Bundestag in der damaligen Hauptstadt Bonn. Seither ist die Westbindung das Kernelement der Politik der Unionsparteien. In einer Zeit, in der Russland Krieg gegen Europa führt und sich die AfD auf die Seite des Kremls stellt, wäre es für die CDU ein leichtes, dieses Plakat mit einer leichten Änderung für die politische Auseinandersetzung zu nutzen. Alle Wege der AfD führen nach Russland. Auch würde ein anderer Slogan aus Adenauers Wahlkampfkiste passen: Wir wählen die Freiheit. Diese Aussage würde vielleicht auch in den neuen Bundesländern funktionieren, wenn den Menschen klar und deutlich gesagt würde, was die Russlandnähe der AfD und ihrer Funktionäre wirklich bedeutet. Die AfD-Granden Maximilian Krah, Tino Chrupalla und Björn Höcke scheuten sich nicht, nach dem russischen Spionageangriff mit den sogenannten Taurus-Leaks Anfang März 2024 dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Propagandakrieg gegen Deutschland Schützenhilfe zu geben. Sie fielen Deutschland damit in den Rücken. Und das ist für eine politische Kraft, die sich selbst als patriotisch bezeichnet, mehr als unpassend.